Wir sind verloren, verloren, umgeben von Dunkelheit. Wir sind verloren, verloren in heutiger Zeit. Wir stehen am Anfang vom Ende. Das eigene Dasein verhasst, verehrt nur noch lediglich das Fremde. Selbstauslöschung, Selbstaufgabe, das eigene Spiegelbild verzerrt. Herkunft wird verleugnet, Wahrheit in Lüge verkehrt. Und hat keine Rechte mehr, charakterlos, ausgebrannt und leer. Werte verfallen wie auch Traditionen, Hass auf sich steht stets betrogen. Geschichte verfischt und austradiert. Denkmäler demontiert und Sünde stimmen der Zukunft lang auf. Und eine dumme Masse, die alles frisst und glaubt. Wir sind verloren, wir sind verloren, umgeben von Eitelkeit. Wir sind verloren, verloren in heute kranker Zeit. Jugend, Volk und Heimat zu nehmen verrohen. Wie ein Krebsgeschwür, alles und jeden hier bedrohen. Man verschließt seine Augen vor der bitteren Realität. Sie geleiten sich selbst zum Schafott durch ihre blinde Naivität. Hat keine Rechte mehr, charakterlos, ausgebrannt und leer. Werte verfallen wie auch Traditionen, Hass auf sich steht stets betont. Geschichte verfischt und bastardiert. Denkmäler demontiert und Sünde stimmen der Zukunft lang auf. Und eine dumme Masse, die alles frisst und glaubt. Keine Rechte mehr, charakterlos, ausgebrannt und leer. Werte verfallen wie auch Traditionen, Hass auf sich steht stets betont. Geschichte verfischt und austradiert. Denkmäler demontiert und Sünde stimmt.